Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, heute Nacht, wir haben wie immer montags eine freie Themennacht, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Ariane. Und Ariane ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, du verzeihst es. Ich verzeihe es dir wirklich. Ja, also ich habe ein nicht so angenehmes Thema. Und zwar hatte vor 14 Tagen oder vor 3 Wochen bei dir ein Mädel angerufen, die von Halluzinationen sprach. Ja. Und bei mir ist das also alles ein bisschen schlimmer. Und zwar habe ich auch Halluzinationen seit 3 Monaten, die aber allerdings ein bisschen gravierender sind. Und ich muss dazu vielleicht ein bisschen ausholen. Und zwar geht es darum, dass ich seit über 5 Jahren quälende Albträume habe. Und dieser Albtraum ist oder wird für mich im Moment zur Wirklichkeit. Also seit drei Monaten hast du diese besonders starken Halluzinationen. Ja. Was genau siehst du? Was widerfährt dir? Also ich muss also erstmal ausholen, vielleicht wie der Traum ist. Und zwar ist das so, also dass ich in einem Zirkus bin und dann kommt ein Clown auf mich zu und der Clown nimmt mich mit in die Manege und dann verschwindet das Publikum ringsherum und dann fesselt der Clown mich also an Armen und Füßen und dann stoßen 3 Speere durch meinen Körper und durch diesen Traum werde ich also Nacht für Nacht wach. Das ist der Albtraum, der dich schon so lange belastet. Und ich konnte mir diesen Traum nie erklären, da ich halt weder eine Beziehung zum Clown noch zum Zirkus habe. Ich bin vielleicht als Kind einmal im Zirkus gewesen. Der Clown durchsticht dich. Richtig. Und durch dieses Schreien werde ich auch mehrfach nachts wach, als wenn ich die Schmerzen selber spüre. Und jetzt ist es halt so, dass ich seit 3 Monaten diesen Clown reell sehe, der mich verfolgt, Tag und Nacht. Ach du, also im normalen Leben hast du die Vision, als würde da im Raum oder auf der Straße plötzlich... Es ist also so, ich sehe den Clown so, wie ich dich sehe oder wie du mich sehen würdest, ganz reell. Siehst du auch sein Gesicht? Nein, der Clown, der hat kein Gesicht. Wie groß ist er? Ungefähr so groß wie ich, so ungefähr 1,70. Und er ist immer gleichermaßen angezogen, wie ein Clown angezogen ist? Immer das Gleiche. Hat aber kein Gesicht, aber dennoch ist sein Kopf dir zugewandt. Richtig, und er verfolgt mich also überall, sei es, wenn ich in eine Stadt gehe, mit dem Bus fahre oder auch zum Therapeuten gehe, überall. Und ich konnte mir diesen Traum halt nie erklären und ich muss dazu sagen, ich bin... Wobei man jetzt unterscheiden muss, es ist ja nicht nur der Traum, sondern eben auch diese Halluzination, diese Vision im realen Leben. Ne? Das ist ja noch viel schlimmer, stelle ich mir das vor. Richtig. Und ich weiß halt, sage ich mal, vom Kopf, dass da nichts ist. Aber jetzt ist es halt auch so, seit ungefähr 14 Tagen, dass ich den Clown körperlich spüre, was mir also auch... Fasst er dich an, oder wie? Richtig, er schubst mich. Wenn ich in der Küche stehe, dann habe ich schon mal gemeint, irgendjemand wäre in meine Wohnung hochgekommen. Und da war also nichts. Und sag mal, der Clown, der zieht mich an den Haaren. Oder ich bin auch schon oft in meiner Wohnung gestolpert. Und das ist ja völlig gruselig. Das ist ja wie im Horrorfilm. Ja, und jetzt muss ich dazu noch sagen... Lass mich noch fragen, ist dieser Clown permanent in deiner Gegend? Permanent. Das heißt, jetzt im Moment, während wir uns unterhalten, wo ist er jetzt im Moment? Er steht jetzt rechts neben mir und hat so die Arme verschränkt, so ungefähr, du kannst ruhig erzählen, ich verschwinde trotzdem nicht. Meinst du, dass er das so sagen würde? So eine Haltung hat er. Richtig. So eine trotzige Haltung, dass er da so... Wenn du jetzt zu ihm hingehen würdest und ihn anfassen würdest wollen, greifst du dann wohin? Dann greife ich ins Leere. Ich versuche mehrfach ihn anzufassen, aber ich weiß ja vom Kopf her, dass da nichts ist. Aber wird man denn nicht völlig irrsinnig? Ich glaube, ich würde wahnsinnig, wenn ich ständig so... Du siehst ihn ganz real, wie einen Menschen. Ich sehe ihn ganz real, so wie ich dich jetzt sehe. So wie du jeden normalen Menschen sehen würdest. Ja. Und das ist jetzt so, ich muss dazu nur ausholen, ich bin... 2-mal vergewaltigt worden und ich sollte dann, und das erste Mal ist es kurz nachdem der Traum aufgetreten ist. Aber dann ist es ja eigentlich ganz klar, ne? Nein, das ist ja. Dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Albtraum und dieser Halluzination und dem, was dir widerfahren ist. Richtig, und das ist da ist bisher niemand drauf gekommen. Ich bin aufgrund dieser Vorfälle halt in therapeutischer Behandlung und da ist kein Therapeut drauf gekommen. Und ich habe jetzt schon zweimal den Wohnort gewechselt und erst jetzt, wo ich jetzt hingezogen bin, der Therapeut ist drauf gekommen. Ich sollte den Traum aufschreiben und er meint halt so, wie ich diesen Traum formulieren würde, hört es sich nach einer klassischen Vergewaltigungssituation an. Also dieser Traum, dass du da gefesselt wirst und auf dich eingestochen wird, mitten in der Manege. Richtig. Und das ist jetzt halt wann genau war die Vergewaltigung? Also die erste fand vor über 6 Jahren statt. Mhm. Und kurz nachdem das passiert ist, also ungefähr 3 Monate später, hatte ich das erste Mal diesen Traum. Mhm. Und die zweite Vergewaltigung? Das ist im Dezember 99, 10 Tage vor Weihnachten. Sind beide Vergewaltigungen nicht zur Anzeige gebracht worden? Die letzte. Aber auch erst, nachdem ich einen Nervenzusammenbruch hatte, in der Klinik war und da hatte man halt dazu geraten. Mhm. Und jetzt muss ich mal fragen, wie lange bist du jetzt in therapeutischer Behandlung schon? Seit 99. Und seitdem ist niemand drauf gekommen, dass es da. Du hast den Therapeuten jeweils diesen Traum erzählt. Immer, weil mich dieser Traum beschäftigt hat. Ist ja unglaublich. Und erst jetzt dieser Therapeut, bei dem ich jetzt bin, der meinte, dass es könnte sein. Und das, seit dieser Zeit fange ich an, mich damit zu beschäftigen. Aber dennoch, Ariane, wenn man, auch wenn es jetzt so klar ist, dass es da einen Zusammenhang gibt, versetzt sich das nicht trotzdem in eine große Panik, ständig wirklich real diese Gestalt des Traums? Also ich muss sagen, die ersten Wochen waren schlimm, da ich wirklich, ich hatte fast einen Autounfall, weil es, also die erste Begegnung war, dass ich mit dem Auto gefahren bin, der Clown auf die Straße sprang, ich natürlich eine Vollbremsung gemacht habe und dann natürlich gesehen habe, da ist überhaupt nichts. Und die erste Zeit war schlimm, die erste Zeit war wirklich schlimm. Ich habe mehrfach dran gedacht, ja, auf gut Deutsch gesagt, mich zu verabschieden. Mhm. Ich denke auch jetzt noch dran, weil es ist so, ich spiele 2 Personen. Ich bin, wenn ich in Gesellschaft bin, sehe ich den Clown zwar auch, aber dann lasse ich mir nicht anmerken. Wenn ich in meiner Wohnung ganz alleine bin, dann ist es also auch so, dass ich in der Ecke sitze und heule und wenn der Clown um mich springt und ich hatte letzte Woche, da hatte ich das Gefühl gehabt, er drückt mir die Luft ab. Also der Clown wird mir auch gegenüber aggressiv. Ist der Clown auch in deinem Schlafzimmer, wenn du schläfst? Überall. Ich versuche im Moment mit Licht zu schlafen, weil wenn ich das Licht aus habe, ist der Clown also intensiver da, als wenn ich das Licht an habe. Wenn das Licht an ist und du liegst in deinem Bett, wo in der Regel befindet sich der Clown? Vor dem Bett, neben dem Bett, auf dem Boden oder wo? Neben dem Bett. Direkt neben dem Bett. Und es ist auch so, dass ich es auf die Tochter meiner Freundin aufpasse und ist halt noch ein Säugling und da sprang der Clown auch mal einen Abend ganz schlimm um ihr Bett rum und ich habe die Kleine nicht mehr aus den Augen gelassen. Ich hatte wirklich Angst, da wird was passieren. Hast du schon mal einen anderen, eine vertraute Person, eine Freundin, einen nahen Menschen angesprochen und hast gesagt, guck dahin, da ist er? Nein, das ist jetzt auch so, also von meiner Situation wissen also nur, wie gesagt, mein Therapeut, meine Ärztin und ansonsten keinem. Wie ist das bei so ganz intimen Situationen, wenn du beispielsweise auf der Toilette sitzt? Ist der Clown auch mit in dem Badezimmer? Da würde ich jetzt mal sagen, es war einmal so schlimm, wo ich nach dem Traum aufgewacht bin, ich ins Badezimmer wollte und mein ganzes Badezimmer voller Clowns war und ich nicht aufs Badezimmer konnte. Was sagt denn? Ich meine, das ist ja hochgradig belastend. Ich bin im Moment auch wieder an einem Punkt angelangt, wo ich echt sagen kann, ich pack das nicht mehr lange. Es sind so viele andere Situationen, die auf mich noch eingepasst sind und ich weiß nicht, wie lange ich das... Siehst du, wenn der Clown bei dir im Schlafzimmer ist, und ich gehe mal davon aus, dass du im Schlafzimmer einen Spiegel hast, siehst du den Clown auch im Spiegel? Ja. Du siehst ihn im Spiegel und du siehst ihn, siehst ihn real. Und es war auch einmal so, da, wie gesagt, kurz nach dem Traum, wie ich ins Badezimmer gegangen bin, dass ich dann plötzlich das Gesicht von dem Clown hatte. Dann guckte ich nach unten, dann guckte ich wieder in den Spiegel. Guckte ich wieder nach unten und guckte wieder in den Spiegel und dass ich dann plötzlich auch das Gesicht von ihm. Aber wenn das so dramatisch ist oder sich zu entwickeln scheint, wäre es denn da nicht ratsam, ich weiß nicht, was dein Therapeut denkt, dass du in eine Klinik mal gehst für eine Weile? Ja, das ist es, was ich auf keinen Fall mehr will. Ich war, wie gesagt, vor 2 Jahren in der Klinik und ich möchte dieses Szenario auf keinen Fall wiederholen. Und ich habe auch gesagt, wenn ich ein Ende mache, dann sage ich keinem was davon und ich mache es einfach. Was war denn so schlimm in der Klinik für dich? Ja, also das war halt, wie gesagt, nach der zweiten Vergewaltigung. Ich habe einen kompletten Nervenzusammenbruch gekriegt und bin dann halt auch auf eine geschlossene Station gekommen. Mhm. Und ich weiß nicht, dieses Ganze, ich war wirklich 4 Monate, sag ich mal, eingesperrt, ja, mhm. Und dann dieses ewige Klicken der Schlösser, man konnte nicht mhm. alleine auf Toilette gehen. Gut, es war alles nur aus Plastik. Und aber es muss ja jetzt nicht wieder so sein. Du sollst ja jetzt nicht in eine geschlossene Abteilung kommen, sondern nur in eine gute Psycho- oder psychosomatische Klinik, mhm. dass du permanent behandelt werden kannst. Nee? Ich bin mehrfach darauf angesprochen worden, auch von meinem Therapeuten und von meiner Ärztin her, wo er halt auch meinte, wenn ich das Reelle nicht mehr unterscheiden könnte, mhm. also was reell und was nicht reell ist, dann könnte ich mich dagegen nicht mehr wehren. Mhm. Aber eher mache ich Schluss. Ich gehe nicht mehr in die Klinik. Ich halte das auch so nicht mehr aus. Das war heute Abend auch wieder so schlimm. Mhm. Aber Ariane, lass mich noch mal sagen, du hast jetzt einmal eine sehr schlechte Erfahrung mit einer Klinik gemacht. Gib dir doch noch mal eine Chance. Es gibt doch nun wirklich so viele andere Kliniken. Du kannst dir das doch auch vorher vielleicht anschauen und dir erklären lassen, was man da mit dir macht, wo du wohnst oder wo du da lebst, in welchem Zimmer, welche Therapien man mit dir veranstaltet. Denn so wie du es jetzt schilderst, ist das ja das ist ja eine Hölle für deine Seele, was du da durchmachst. Ich möchte es versuchen, also mit Tabletten und mit meiner ambulanten Therapie irgendwie weiterzukriegen, aber ich möchte nicht mehr in eine Klinik. Das überlebe ich nicht. Mhm. Gut, da kann man niemanden so zwingen. Du bist einmal in der Woche bei deinem Therapeuten? Ja. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir hatten, wie gesagt, in der letzten Woche einen Todesfall und es ist in der letzten Woche, wie gesagt, so schlimm geworden, was ich meinem Therapeuten auch gar nicht gesagt habe, weil ich denke mir, wenn ich dem das so offen sage, dann gibt es kein Zurück mehr, dann komme ich direkt von der Praxis aus in die Klinik. Mhm. Ja, er wird dich aber auch nicht wieder deinen Willen dort einweisen. Ich finde schon, um die optimalsten Chancen für dich zu bekommen, eine Heilung, eine Rettung, dass du deinem Therapeuten auf jeden Fall alles sagen solltest. Alles sagen solltest, auch wenn es jetzt so schlimm geworden ist. Das ist ja Wahnsinn, wenn du sagst, du gehst in dein Badezimmer und das ganze Badezimmer ist voller Clowns. Oder du selbst... Ich denke mir manchmal, wenn das schon vor 5 Jahren aufgearbeitet wurde, wenn da schon vor 5 Jahren der Therapeut draufgekommen wäre, dann bräuchte ich mich damit jetzt nicht rumschlagen. Das glaube ich auch, ja. Das glaube ich auch, aber immerhin ist jetzt jemand draufgekommen. Ich möchte einen Vorschlag machen. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin ja nur kein Psychologe. Und das ist ja nun ein hochkomplexer Fall, den du da geschildert hast. Du weißt, dass ich immer einen Psychologen im Hintergrund hier bei mir habe. Ich würde sehr gerne dich bitten, dass du dich mit ihm jetzt noch eine Weile unterhältst. Das ist der Peter. Ja. Ja? Du bist sehr, sehr traurig und sehr fertig, ne? Ja, das ist auch so. Ich kann mit niemandem offen drüber reden, weil ich dann halt Angst habe, direkt als bekloppt abgestempelt zu werden. Und ich habe, wie gesagt, eine sehr verständnisvolle Ärztin, die mich auch schon Jahre kennt. Und ja, du bist nicht bekloppt, du bist völlig klar. Du hast nur ein Traumata, was dich ungeheuer beschäftigt und schockiert hat und eben nachwirkt in Form dieser Vorstellung. Und das Doofe ist ja nur, ich sag mal, weil ich den Clown jetzt täglich sehe, ja, dass der Traum nachlässt. Im Gegenteil, ich habe den Traum weiterhin. Also und ich kann diesen Traum nicht beeinflussen. Ich habe schon so oft versucht, mich in dem Traum zu wehren. Es funktioniert nicht. Ich habe schon so oft versucht, dem Clown, auf gut Deutsch gesagt, ja, einen reinzuhauen. Ich kann mich in dem Traum nicht wehren. Also, ich finde das wirklich ganz, ganz, ganz, ganz dringend, da vielleicht sogar noch mehr Psychologen ran müssten. Auf jeden Fall möchte ich, dass du jetzt mit meinem redest, Ariane. Okay? Ja, alles klar. Dann leg mal bitte auf und Peter ruft dich an. Ja, alles klar. Und ich wünsche alles Gute und sag nicht so leichtfertig, dann beende ich es lieber. Nutze jede Chance der Rettung und der Heilung. Ich denke manchmal, dass es bald keine Rettung mehr gibt. Die Rettung wirst du aber auch nur erfahren, Ariane, wenn du rigoros offen bist, deinem Psychologen gegenüber, dem du ja vertraust. Ja, aber ich bin 25, wenn ich dran denke, andere stehen mit 25 mitten in der Arbeit. Bei mir ist letztes Jahr die MS diagnostiziert worden, ich bin seitdem arbeitsunfähig. Irgendwie scheint sich für mich irgendwie, weiß ich nicht. Wir brechen das mal hier ab, auf dem Sender. Leg mal bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute von Herzen von mir. Ja, und danke und deine Sendung ist super. Dankeschön, Ariane. Auf Wiederhören. Ja, alles klar. Tschüss. Meine Telefonnummer hier in Köln im Studio live 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal. Über was? Ich bin jetzt verbunden mit Stefanie und Stefanie ist 24 Jahre alt. Hallo Stefanie. Hallo. Was ist dein Thema? Wir hatten Ende November miteinander telefoniert. Es ging darum, ich habe die letzten 5 Jahre in London gelebt und habe kurz vor meiner Rückkehr nach Deutschland jemanden kennengelernt, James, der einen Hirntumor gelitten hat. Ich erinnere mich, das war ein ganz junger Mann. Ne? Ja, genau, 17. Mhm. Also er war zu dem Zeitpunkt noch 16 und wurde 17. Mhm. Und da ging es halt darum, wir haben uns ineinander verliebt und ob ich diese Beziehung verfolgen soll nicht. Und ich habe mich damals dazu entschieden, halt nach London zu fliegen. Mhm. Und wir hatten 3 wunderbare Wochen miteinander. Die waren traumhaft und super intensiv und super schön. Und wobei die Krankheit damals schon sehr fortgeschritten war. Ne? Es ging ihm nicht schlecht. Also er hat ein ganz normales Leben geführt sozusagen. Das einzige Zeichen war halt Müdigkeit. Er hat 3 Stunden jeden Tag geschlafen zwischendurch. Und ansonsten war er fit, er hat trainiert und kleine Kinder trainiert, Fußball gespielt und. Und dann bin ich zurückgeflogen und 2 Tage später hat James mich angerufen und gesagt, dass er Kopfschmerzen hat und ihm übel ist, er immer zu erbricht. Und von seinen Ärzten wusste ich, dass das die Zeichen des Endstadiums sind. Mhm. Und ich bin dann 4 Tage später nach London wieder geflogen, um bei ihm zu sein. Und als ich ankam, war mir klar, dass es halt schlimm ist. Mhm. Und wir hatten die letzte... Wie war denn sein Zustand, als du ankamst? Er hat nicht mehr fließend reden können, ihm fiel alles schwer und er hat mich angeguckt, ein Auge zugekniffen und ich dachte damals, dass er seine Sicht irgendwie lähmt ist und er sich nicht mehr so kontrollieren kann. Mhm. Es ist im Nachhinein klar, dass er doppelt gesehen hat. Das ist ein Effekt des Hirntumors. Mhm. Er hat also sein Auge immer zugekniffen, um überhaupt noch sehen zu können. Er hat sich nicht mehr vernünftig bewegen können, das fiel ihm alles tierisch schwer und sein erster Satz, er kam in sein Zimmer und ich habe ihn gefragt, wie geht's dir? Und er ist zusammengebrochen, hat die Wehen und hat gesagt, ich kann nicht mehr stark sein. Mhm. Und das war für James, der immer gekämpft hat, halt ein Zeichen, dass es ihm dreckig geht. Und ich habe neben ihm gesessen und ich habe gemerkt, dass es nicht mehr besser wird. Und er ist dann, das war am 28. Dezember, als ich angekommen bin, und er ist am 1. Januar gestorben. Hm. Er ist halt, warst du bei ihm, als er gestorben ist? Ja, er hat sich das damals von mir gewünscht und... Warst du alleine bei ihm? Nein, seine engste Familie und ich war da. Und ich hatte ihm damals versprochen, dass ich keine Angst haben werde und dass ich bei ihm bleibe. Ich war diejenige, die ihn gepflegt hat bis zum Schluss. Ich bin halt mit ihm auf Toilette gegangen. Als er nicht mehr gehen konnte, habe ich ihn halt versorgt, habe ihn gewaschen und so. Ist er denn im Krankenhaus gestorben? Nee, er ist zu Hause gestorben. Mhm. Das war ein Wunsch der Familie und das war auch besser so. Aber und seine Familie konnte aus einem Würde, also um seine Würde zu respektieren, haben sie halt mit ihm auf Toilette gehen, waschen und so, halt alles mir überlassen. Ne? Mhm. Und das Schlimme ist, dass er halt bei vollem Bewusstsein war, obwohl er sich nicht mehr ausdrücken konnte, war ihm völlig bewusst, dass sein Körper rapide abbaut. Mhm. Ne? War er denn in der letzten Stunde auch bei Bewusstsein? Ne? Nee, er ist in den Koma gefallen am 30. Dezember, ist dann nochmal kurz aufgewacht, was ich als äußerst schlimm empfand. Und warum hast du das als äußerst schlimm empfand? Wir haben uns alle mehr oder weniger von ihm verabschiedet, mit ihm gesprochen, also die Doktoren, wir sind mit ihm noch ins Krankenhaus kurz davor gefahren, um halt irgendeine Rettung zu finden und uns wurde dabei gesagt, also es ist nichts mehr zu machen, innerhalb von 48 Stunden wird er in den Koma fallen und daraufhin haben wir uns halt alle ausgesprochen mit ihm sozusagen. Ne? Mhm. Und er ist dann in den Koma gefallen, was ganz schlimm mit anzusehen ist, weil halt du weißt nicht, ob er dich noch hört oder nicht und ne, das Atmen und so, dieses Aufbäumen sich mehr oder weniger, es ist halt schlimm und ich habe immer nur gehofft, dass er einschläft und dass es vorbei ist und dann ist er aus dieser Phase nochmal aufgewacht und alle haben Hoffnung gekriegt, alle seine Verwandten und haben ihn halt angebettelt, bleib bei uns und ich habe immer nur zu ihm gesagt, schlaf ein, weil, weißt du, dieser Zustand, ihn dabei zu halten. Und er ist dann einen Tag später gestorben. Er ist nachts gestorben und das Schlimme war, sie haben ihn unter Morphin gesetzt, die Ärzte. Hatte er Schmerzen? Ja, er hatte Schmerzen, er hatte dolle Kopfschmerzen, sein Körper hat ihm wehgetan und die Ärzte haben gesagt, er müsste schon tot sein und sein Herz schlug immer weiter, weil er halt total kräftig war, er war ein professioneller Sportler. Aber 17-jähriger junger Mann. Ne? Ja, und er hat die Augen nicht zugemacht, das ist die schlimmste Erinnerung, die ich habe, dass er seine Augen immer aufgerissen hat, sobald die haben sich weggedreht, die haben sich zwimmert und die Ärztin hat zu mir gesagt, er macht sie nicht zu, weil er Angst hat, dass er sie nie wieder aufkriegt. Und das ist er dann auch verstorben mit offenen Augen? Ja, die Augen, er ist mit offenen Augen verstorben, sie haben sie ihm zugemacht und wir kamen am nächsten Morgen runter, er blieb dann nachts über Nacht bei uns im Haus und wir kamen am nächsten Morgen runter und die Augen waren wieder offen. Das ist so, selbst im Tod konnte er sie nicht geschlossen halten. Und mein Gott, Stefanie, und das war ja noch eine sehr kurze, aber sehr innige Liebe, die ihr hattet. Und er war halt, für ihn, Nick, war die erste große Liebe. Er hat halt zum ersten Mal wirklich, wurde er zurückgeliebt und hat selbst geliebt. Ne? Wie lange bist du jetzt wieder in Deutschland? Seit ein paar Wochen. Also ich war inzwischen schon wieder in England, um halt sein Grab zu sehen und um einem Service beizuwohnen, die Schule veranstaltet hat. Aber du bist noch, ich merke es ja, du bist ja noch ganz ergriffen vor Trauer, ne? Also mir geht's darum, dass es halt, ich verstehe Tod nicht, weißt du, so, es ist so simpel im Prinzip, diesen letzten Atemzug und dann ist alles vorbei. Weißt du, du atmest noch einmal und du denkst, du sitzt daneben und du hältst ihn fest und du denkst, jetzt muss er doch nochmal anfangen, er muss doch einfach nochmal anfangen. Und das ist einfach vorbei und du siehst ihn da liegen und der ganze Mensch verkehrt sich in sein Gegenteil, das ist keine Bewegung mehr. Und gerade er, der immer so stark und kräftig war. Er ist unwiderruflich weg. Völlig weg. Und hast du wenn du sagst, so, ich vermute, dass du es so zum ersten Mal miterlebt hast. Ja, ich habe noch nie überhaupt noch nie jemand gestorben. Ja. Ergab sich da so ein ganz diffuser Zorn und eine diffuse Wut so auf Natur und überhaupt? Die habe ich jetzt so im Nachhinein, also ich glaube nicht an Gott, aber irgendwie denke ich so manchmal, wenn es den Gott gibt, warum hat er uns kennenlernen lassen und dann nach so einer kurzen Zeit auseinandergerissen? Warum hat er ihn so leiden lassen, wenn so Leute zu mir kommen und versuchen mir zu sagen, ja, und er war so perfekt und ein Engel und den brauchen sie im Himmel. Und dann sage ich nur, warum hat er ihn leiden lassen? Warum hat er ihn nicht einschlafen lassen? Und das ist halt... Weißt du, Stefanie, diese Frage stellen die Menschen sich, seitdem Menschen selbstständig denken können. Ja. Und das ist halt eine der ganz großen Fragen der Menschheit, des Lebens überhaupt. Warum? Warum leben wir und warum muss man sterben? Und warum ist alles so endgültig und so grausam? Ja, dieses Endgültige ist das Schlimme, dass man einfach immer wieder realisiert, weißt du, ich spreche jeden Tag mit ihm und habe seine Bilder hier und so und mache eine Website für ihn, die wir zusammen angefangen hatten. Wie kriegst du denn überhaupt so den normalen Alltag jetzt geregelt? Alles auf Automatik, ich denke nicht nach. Du bist Studentin, ne? Ja, also ich habe mein Studium fertig abgeschlossen und suche halt jetzt nach einem Job, ne, und mache aber meinen Führerschein, bin gerade nach Berlin gezogen und so und habe halt tierisch viel zu tun und mache alles auf Automatik. Vielleicht ist das genau richtig, dass du jetzt so viel zu tun hast und vielleicht ist es auch gut, dass du jetzt in Berlin bist und nicht in London. Ja, weil das nichts anderes. Obwohl es mir einfacher fällt, wenn ich bei der Familie bin. Also jedes Mal, wenn ich zurückfliege, weil die Familie hat mich tierisch aufgenommen in sich selber. Die Schwester hat mir gesagt, sie hat einen Bruder verloren, aber sie hatte dafür eine Schwester gewonnen zu haben. Weil es halt für sie ein Halt ist und weil ich für sie ein Stück James bin, ne? Stefanie, das tut mir sehr, sehr leid, was dir da widerfahren ist. Vor allen Dingen, weil es auch noch so ein junger Mann war. Und wenn man sowas Trauriges erlebt hat, dann ist der Schock völlig nachvollziehbar, dass man den mit sich herumträgt und wahrscheinlich sehr lange noch. Ja. Aber du bist ja wirklich sehr ergriffen. Kann ich dir denn auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, wenn es dann hilft, ja. Ja, es tut immer so ein bisschen gut. Letztendlich helfen kann man nicht, aber man kann so ein bisschen reden. Und reden ist immer gut. Und auch angehört zu werden ist gut, wenn man traurig ist und Trauer hat. Ja. Mir tut es sehr leid und ich erinnere mich sehr gut an deinen Anruf. Im November war es, ne? Glaube ich. Ja. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Helene begrüße ich herzlich. Helene ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Helene. Ja, und zwar, ich rufe an wegen Vergewaltigung. Und ja, meine Eltern, die nehmen es mir nicht ab, dass es eine Vergewaltigung war. Das heißt, dir ist eine widerfahren, es ist passiert? Ja. Erzähl mal, was genau passiert ist und wann? Und zwar, es war vor 6 Jahren, im Ende August. Da war ich noch 14, ich war nicht ganz 15 gewesen. Und ich hatte in einer türkischen Schneiderei gearbeitet und das war halt der Bruder von ihm. Ich habe mal zwischendurch in der Schneiderei für ihn so seine Sachen bügeln müssen und hin und her. Und er hat mich mal unterwegs getroffen und ich wollte gerade nach Hause, meinte, ob er mich nicht nach Hause fahren sollte. Und dann meinte ich, ja, ist okay, wieso nicht? Und da ich mich aber verstecken musste von meiner Familie, weil es gerade einer ist, der nicht zur Kirche geht, ging damals in eine sehr strenge baptistische Kirche, musste ich mich damals verstecken. Da meinte er, oh, da kommt einer aus deiner Kirche, bück dich mal. Ja, und da habe ich mich gebückt und dann, also jedes Mal, wenn ich hochkommen wollte, meinte er, da kommt gerade jemand. Ja. Und irgendwann meinte ich, das kann doch nicht sein, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und auf einmal, als ich hochguckte, war dann irgendein Waldstück. Und dann wollte ich die, ich sag, was machst du jetzt? Ja, ich wollte mal mit dir reden, meinte er. Hatte in der Zeit, wo ich mich gebückt hatte, die von einem, diesen, wie heißt das, von der Tür, den Knopf darunter gedrückt. Im Reflex wollte ich die Tür aufmachen, da war die zu, ja, und dann hatte ich voll die Panik gehabt. Und irgendwann meinte er, ja, ich weiß, dass du mit mir schlafen willst, hin und her. Ich sag, sag mal, spinnst du? Ich sag, ich bin noch jung, du kannst doch nicht einfach mit mir hier machen, was du willst. Wie alt war er denn damals? Er müsste damals um die 25 gewesen sein. Ja, ein großer Unterschied. 24, 25. Du 14 Jahre alt und er 25. Ja, er war fast 10 Jahre älter. Und ja, dann ist er einfach, hat er ein Messer rausgezogen, hat es mir in der Kehle gehalten, meinte, wenn ich schreie, ersticht er mich. Und ist dann über mich hergefallen und hat dabei die ganze Zeit aber auch ein Messer an mich gehalten. An den Hals? An den Hals, ja. Und also es war so so fest am Hals, dass ich Angst hatte, dass ich überhaupt gar keine Luft mehr kriege. Und dann, oh, ich bin sehr aufgeregt. Dann habe ich es einfach über mich ergehen lassen, hat er mich wieder in mein Dorf zurückgebracht und aussteigen lassen. Und da war ich nur froh, dass er mich wenigstens noch heile nach Hause gebracht hat. Ich bin dann nach Hause gerannt, habe mich im Zimmer versteckt, habe erstmal keinem was davon gesagt, bis meine Mutter merkte, dass mit mir was nicht stimmt. Ja. So, und hat sie nachgefragt, was los wäre, hin und her, ob ich nicht eine Beziehung hätte mit irgendjemandem und ich hätte mich total verändert. Und da habe ich ihr das erzählt und sie sofort, das glaube ich dir nicht, das glaube ich dir nicht, das glaube ich. Ich sage, wieso glaubst du mir das nicht? Ja, du wolltest, ich kann dir das nicht abnehmen, das war dein Wille, dass du mit ihm geschlafen hast und hast dich wahrscheinlich zu freizügig angezogen. Also man unterstellte dir sexuelle Gelüste und dass du es dann hinterher so gedreht hast. Ne? Ja, so ungefähr. Und ich sage, Mama, ich sage, wie soll ich mich bitte da irgendwie gereizt gekleidet haben, wenn wir von der Kirche aus noch nicht mal irgendwie kurz zurückgetragen dürfen. Wie schlimm, wenn einem sowas widerfahren ist und die eigene Mutter dann nicht einmal einem Glauben schenkt, ne? Ja, also das war furchtbar für mich und ich hatte kurz danach... Also sie hat es nicht geglaubt. Du hast es gesagt, aber sie hat es nicht geglaubt. Genau. Hast du dem Vater auch etwas erzählt davon? Oder hat sie dem Vater das erzählt? Nein, meine Eltern waren zu der Zeit getrennt. Also mein Vater hatte sich damals getrennt, wo ich ein Jahr und einen Monat alt war. Also umso wichtiger war die Ansprechpartnerin Mutter, weil das deine wichtigste Bezugsperson war. Ja, also das war meine einzige Person. Ist denn das Thema dann irgendwann eingeschlafen? Ja, vorerst musste ich ja mich noch Rechenschaft vor der Kirche abgeben. Ich war einen Monat vorher wurde ich getauft. Und in der Kirche ist es ja so, du darfst vor der Ehe keinen Sex haben. Bei euch, in der Kirche, also in der Kirche, in der du da warst. In der Kirche, in der ich war. Und dann hatte man mich zur Kirche geschleppt und dann musste ich vor der ganzen Kirche aussagen, dass es freiwillig von mir war, dass es meine Schuld war, dass ich sexuellen Verkehr, also als 14-jähriges du musst als 14-jähriges Mädchen, musstest du vor die Gemeinde treten? Ja. Wie viele Leute standen vor dir? 500, 600, ich weiß nicht genau. 500, 600 Leute? Ja, alle Gemeindemitglieder. In einem Kirchengebäude? Ja. Und dann musst du vorne auf den Altar quasi treten? Ja, genau. Und so ein Selbstbekenntnis ablegen, ich habe Unzucht getrieben und freiwillig und... Ja, genau das. Das ist ja unglaublich. Und da fing ich so mitten im Gespräch, fing ich so an zu weinen an und bin dann rausgelaufen. Dann hat man mich aus der Kirche rausgeschmissen. Also war es, das ist dann in Form eines Gespräches lief das ab. Da war noch ein Geistlicher aus der Gemeinde dort und der hat dich befragt. Der hat mich befragt, ich musste dazu Fragen und Antworten geben und danach sollte ich noch vor der ganzen Kirche da ein Gebet ablegen. Also muss ich da beten und bei Gott um Verzeihung bitten. Und das habe ich dann nicht mehr geschafft, weil da ist mir der Kragen geplatzt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, da bin ich rausgelaufen. Wie heißt das? Baptistengemeinde hieß es? Ja, Baptistenkirche. Sowas passiert mitten in Deutschland vor ein paar Jahren. Ja. Unglaublich. Ich bin entsetzt, also wirklich, das zu hören. Das hat mich ja zu der Zeit selber schockiert, weil gerade ich war einen Monat vorher, war ich noch bereit, zu der Kirche zu gehen. Ich habe mich bereit erklärt, taufen zu lassen. Und nach einem Monat passiert mir das und dann muss ich von der ganzen Kirche praktisch eine Lüge sagen, was gar nicht stimmt. Und als ich dann bist du quasi zusammengebrochen oder konntest nicht mehr, bist rausgelaufen? Bin ich rausgelaufen. Dann wurde ich aus der Kirche rausgeschmissen. Gott sei Dank. Ne, aber das ging noch weiter. Und zwar wurde ich dann aus der Kirche rausgeschmissen. musste aber jeden Sonntag zur Kirche gehen. Ich durfte mit den Jugendlichen, mit meinen Altrigen, die zur Kirche damals gingen, überhaupt keinen, also es hatte keiner mit mir Kontakt, weil ich für den wie eine Aussätzige war. Guck dir die mal an, die hat schon mit 14 oder mit 15 Sex gehabt, ne? So hieß es dann, ich wurde praktisch niedergemacht vor allen Leuten. Und wusste denn die Führung da in der Gemeinde, der Geistlichkeit, war denen deine Version, deine eigentliche Version auch bekannt, dass es eine Vergewaltigung war, oder hat deine Mutter das gar nicht an die herankommen lassen? Meine Mutter, die hat mit denen gesprochen, bevor ich mit denen überhaupt reden konnte. Mhm. Und ich glaube, dass entweder haben die meiner Mutter so das eingedöst, weiß ich nicht, oder meine Mutter hat es freiwillig denen gesagt. Auf jeden Fall, als ich das Gespräch mit denen hatte, da war es schon für denen klar, dass es meine Schuld war. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die Jetztzeit. Jetzt sind 6 Jahre vergangen, du bist jetzt 21 Jahre alt. Genau. Heißt das nach all dem, was du mir jetzt erzählt hast, dass dieser Mann nie angezeigt worden ist, nie bestraft worden ist? Das durfte ich nicht. Mhm. Ich durfte ihn nicht anzeigen, was mir sehr, sehr schwer heute fällt, weil ich weiß, dass er heute Minderjährige an fremde Männer verkauft. Ich wohne mit ihm in einem Dorf, also ich sehe ihn fast jeden Tag mir über den Weg laufen. Wir reden nicht miteinander. Mhm. Er hat mich schon ein paar Mal noch angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm was Sexuelles anzufangen. Da habe ich nur gesagt, lass die Finger von mir, sonst zeige ich dich heute noch an. Mhm. Warum tust du es nicht? Das wird mir eh keiner glauben nach so vielen Jahren. Ich weiß nicht, das wird sehr schwierig sein, mit Sicherheit, aber... erkundigen könntest du dich doch mal beim Rechtsanwalt. Ich habe mich schon erkundigt. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und die meinten, es hätte keinen Sinn. Hast du mit Rechtsanwälten gesprochen? Nein, mit Rechtsanwälten nicht, aber mit Freunden von denen, die im Bekanntenkreis und die sich auch da ziemlich gut auskennen. Wie lange warst du denn dann noch in der Baptistengemeinde damals? Ich war noch bis zum 18. Jahr war ich noch da. Und warst wahrscheinlich immer geächtet, ne? Und immer das schwarze Schaf. Ja, ich war immer das schwarze Schaf. Mhm. Und später war das auch so, ich wurde dann nach 2 Jahren wieder in eine Kirche aufgenommen. Und da war das auch so, da hatte ich damals einen Freund gehabt und dann egal, jedes Mal, wenn ich dann zur Kirche kam, hatte ich dann ein Gespräch gehabt und dann fragte man mich auf das Thema, ja, wie sieht das mit Sex aus und ob wir Geschlechtsverkehr haben? Ich sage, nein, haben wir nicht. Ja, wieso nicht? Du hast doch schon mal sexuelle Erfahrung gehabt. Du wirst doch mit Sicherheit Lust haben, mal irgendwie Sexuelles was anzufangen oder selbst zu befriedigen. Und dann habe ich den nur so angeguckt und habe gesagt, wie könnt ihr so widerlich sein? So, Helene, wie ist die Situation denn heute, das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter? Das ist seitdem nie gut geworden. Also ich bin mittlerweile verheiratet, habe einen Sohn und bin jetzt auch zum zweiten Mal schwanger. Und das Problem ist bei mir heute, dass sobald ich einen kleinen Streit mit meiner Mutter habe, wirft sie mir immer das vor, dass es meine Schuld wäre und darum bin ich so schlecht geworden, weil ich bin ja jetzt... Das muss doch unglaublich wehtun. Ja, das ist total Wahnsinn. Und jetzt, ich habe eine Zeit lang, hatte ich jetzt keine Albträume mehr gehabt, jetzt seit 2 Wochen habe ich wieder andauernd Albträume und dabei sehe ich immer vor mir, dass ich ermordet werde in der Zeit. Das wird mir fast gerade ähnlich. Das ja, ich habe das vorhin schon mitgehört. Weiß denn dein Partner, dein Mann von all den schlimmen Vorkommnissen? Ja, er weiß darüber Bescheid, sonst hätte ich mit ihm auch gar nicht leben können. Warst du denn damals irgendwann später vielleicht mal in therapeutischer Behandlung? Nee, noch nie. Wäre sicherlich auch ratsam in deinem Fall. Wäre bestimmt ratsam. Weil du hast es ja doppelt und dreifach abbekommen. Du hast die Vergewaltigung über dich ergehen lassen müssen und dann diese schlimme Demütigung und Verletzung eines so jungen Menschen mit 14 Jahren so etwas machen zu müssen. Also ich habe immer noch diese Bild vor Augen, dass du da vor 500, 600 Leuten stehst und deine Selbstbezichtigung, die auch noch gelogen ist, zu veranstalten. Das ist für mich also unvorstellbar. Also diese Menschen gehörten alle angezeigt. Also das ist überhaupt bei denen, ich weiß nicht, ich komme damit mit der Kirche, je länger ich da draußen bin und darüber nachdenke, überhaupt nicht mehr klar. Also Helene, ich finde 2 Sachen. Einmal, dass du dich auch um deine Seele bemühen solltest, um die Gesundheit deiner Seele. Und das wirst du nicht alleine schaffen, nachdem was da passiert ist. Und das Zweite ist, aber das ist dann ein Schritt, den muss man genau bedenken, dass du vielleicht doch wirklich mal sehr detaillierte Informationen einholen solltest. Wie stehen die Chancen, jemanden im Nachhinein doch noch anzuzeigen? Welche Möglichkeiten hat man da und so weiter? Dass du einfach mal eine gute juristische Beratung bekommst. Ja, aber dieser Typ, ich hab eine türkische Freundin, die damals mit mir in der Klasse ging und ihr Vater, der geht öfters mal in so eine türkische Spielothek, wo die Türken sich ja meistens treffen hier in Augustdorf. Und, hallo? Ja, ich höre. Und dann unterhalten sich da und der plaudert halt ziemlich gerne, was er so macht zurzeit. Und dann hat ist sie mal zu mir gekommen und hat gesagt, pass mal, weißt du eigentlich, was der im Moment treibt? Ich sag, was? Ja, er macht Kinderhandel. Ich sag, das ist nicht wahr. Und da kam mir sofort die Schuld hoch, dass ich, ja, das ist natürlich, dass es teilweise meine Schuld ist, dass ich ihn damals nicht angezeigt habe. Aber die Polizei hat da drin ermittelt und die haben nichts feststellen können. Also, das ist so ein schlauer Fuchs. Also ich wollte gerade sagen, also das ist ja ein so gravierender Vorwurf, dass man da als Bürger schon verpflichtet ist, wenn man die Vermutung hat, dieses an die Polizei weiterzugeben. Aber das ist ja nun auch geschehen. Aber dennoch finde ich, das allererste ist erst einmal, dass du dich um deine Gesundung und deine Seele kümmerst. Und auch in diesem Fall möchte ich gern, dass du mal ein paar Worte noch mit meinem Psychologen redest. Ist okay. Ja? Ja. Das kann ja auf keinen Fall schaden. Mhm. Du legst auf, wir rufen dich an, der Peter ruft dich an. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute, Helene. Ja, danke schön und weiter so in deiner Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören. 1.36 Uhr und 1.37 Uhr. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 34 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxen unter 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Frust im Ehebett. Das ist morgen unser Thema. Und ich möchte euch nochmal unsere Internetadressen vorstellen, wo ihr uns gut erreichen könnt und wo es viele Informationen und Hintergrundgeschichten zu Domian gibt. Das ist einmal 1live.de und nachtlager.de. www.nachtlager.de mit vielen Informationen und Anregungen und einigen Überraschungen auch. www.nachtlager.de. Franziska ist dran. Franziska ist 21 Jahre alt. Hallo? Ja. Hallo. Hallo Franziska. Bin ich auf Sendung? Absolut. Die ganze, Welt, die ganze Welt hört sich jetzt. Oi. Nee. Ich bin etwas aufgeregt. Ja, nee, ist gar nicht die ganze Welt. Es sind nur ein paar Leute. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn, Franziska? Und zwar, ich habe da so ein Problem. Ich bin 21 Jahre alt, bin Verkäuferin beim Schlecker. Ach. Und Sie an. Bitte? Sie an, dachte ich. Aha. wie gesagt, ich habe seit knapp 2 Jahren so einen dummen Traum. Ich träume immer, als wäre ich Prostituierte. Ich prostituiere mich auf der Straße. Und habe schon an Psychologen gedacht und an so viele Dinge, weil ich so verzweifelt bin. Es ist nicht jeden Tag, aber es kommt immer wieder vor. Wir hätten ja heute fast eine Traumsendung machen können, weil wir von vielen, auch jetzt ernsthaft, sehr schlimmen Träumen gerade schon gehört haben. Seit 2 Jahren hast du diesen Traum, dass du dich prostituierst und auf der Straße quasi von Männern angemacht wirst und dich an Männer verkaufst. Ja, genau. Mhm. Was, ist das immer der gleiche Verlauf des Traums oder variiert das auch? Eigentlich der Verlauf des Traums, ja. Es ist immer so dasselbe, so immer dieselbe Straße, immer die dasselbe Outfit, immer so. Ist es immer derselbe Mann auch, den du... Nein, ist es nicht. Also es sind schon verschiedene Menschen, also auch verschiedene optische, auch verschiedene Arten. Mhm. Wo kommt es dann auch zum Geschlechtsverkehr mit den Männern? Kommt es auch. Und wo? Im Auto? Im Auto. Im Auto. Mhm. Im Auto, ja. Wie endet der Traum jeweils? Der Traum endet meistens. Ich wache immer ganz aufgeschreckt, schweißgebadet auf und suche eigentlich immer nur das Geld, das ich kassiert habe. Ach so. Und das ist also eigentlich, ich lache jetzt drüber, aber es ist eigentlich schon ein schrecklicher Traum. Also darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Ist das während des Traums für dich ein Job und normal? Macht es dir Spaß oder findest du es schlimm im Traum? Ist schon allein im Traum? Ja, schlimm. Ich finde es schlimm im Traum, ja. Und hinterher wahrscheinlich dann noch umso schlimmer, ne? Ja gut, das ist meistens so, sobald das abgelaufen ist, wache ich meistens auf vor Schreck. Und dann denke ich nur an das Geld und das ist an sich ganz okay. Wobei ich dann, wenn ich über den Traum nachdenke, dann schüttelt es mich und rüttelt es mich. Also es ekelt mir schon sehr davor. Wie oft kommt der Traum? Einmal in der Woche oder gar jeden Tag? Also ganz, ganz ohne, also ich habe auch schon versucht, vielleicht nachzuforschen, ob es daran liegt, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte oder so. Aber es ist ganz unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Also es kann einmal in der Woche vorkommen, es kann... Kann aber auch viermal in der Woche vorkommen. Oder viermal in der Woche, ja. Ich bin nun überhaupt kein talentierter Traumdeuter oder habe Ideen, auf was Träume so hinweisen können, aber ich frage trotzdem mal, also ganz wild aus dem Bauch heraus. Hast du irgendwann schon mal eine schlimme sexuelle Erfahrung gemacht? Um Gottes Willen, nein. Nein, das nicht. Nein, habe ich nicht. Ich war verheiratet, ich habe geheiratet mit 18, habe mich mit 20 wieder scheiden lassen. Hat nicht so gepasst, da Kinder in der Ehe schon mitgebracht worden sind. Und hatte ich eigentlich nicht. Ich weiß deswegen... Hast du einen Partner im Moment? Bitte? Hast du einen Partner im Moment? Einen Partner? Nein, ja, nein, auf keinen Fall. Wie ist so deine Sexualität, dein Sexualleben? Würdest du sagen, das ist nun eigentlich nicht ausgefüllt? Oder? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es ist nicht ausgefüllt, aber ich fühle mich jetzt auch nicht sexuell. Also mir ist die Geborgenheit wichtiger. Ich lebe mit zwei Katzen zusammen. Also mir fehlt jetzt momentan nicht. Das, an dem kann es auch nicht liegen. Ich dachte auch schon, dass vielleicht da der Drang dazu hin ist. Also das ist natürlich eine Schwierigkeit. Vor allen Dingen auffällig natürlich, weil er seit 2 Jahren konstant immer wieder kommt. Ja, ne? Was für geheime Dinge da aus dem Untergrund hochkommen. Ich selber finde keinen Zusammenhang zu dieser Geschichte. Insofern. Ich auch nicht. Habe ich überhaupt keine Ahnung von. Kann ich nicht sagen. Vielleicht können wir es ja mal so machen. Wir haben ja immer sehr aufmerksame Zuschauer und Zuhörer. Dass die uns vielleicht mal eine Idee faxen können. Oder vielleicht auch dazu anrufen. Vielleicht auch diesbezüglich ein bisschen bewandert sind. Wenn es für dich allerdings zu belastend wird, Franziska, finde ich schon, dass du, das musst ja keine Psychotherapie sein oder so, dass du mal ein paar Mal zu einem Psychologen gehen sollst, dass der dir vielleicht so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon verschwendet, aber ich wusste nicht, ich dachte jetzt, ja, aber vielleicht. Also natürlich, warum nicht, wenn es dich sehr belastet und es ist ja ein permanentes Signal aus deinem Unterbewusstsein. Ja. Was auch immer es bedeuten mag, aber es ist ja irgendwas da und das zu verstehen wäre natürlich wichtig und interessant letztendlich auch. Also ich habe auch schon in Traumbüchern gelesen, ich habe Unmengen Traumbücher da. Und da gibt es auch so viel Unfug, ne? Da weiß man ja gar nicht, das Seriöse zu unterscheiden von ja, genau, Humbug, also da kennt man sich dann auch schon gar nicht mehr aus. Genau. Vielleicht ruft uns ja jemand an oder fragst uns jemand, der uns da so einen kleinen Tipp geben kann. Oder dich quer verweisen kann. Ansonsten, wenn es zu belastend wird, wende dich ruhig mal an Fachmann für ein paar Gespräche. Alles Gute. Ich danke für die Hilfe. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt habe ich den Ralf hier. Und Ralf ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ralf. Um was geht's? Mein Thema ist Krebs. Also ich bin letztes Jahr an Krebs erkrankt, Hodenkrebs. Auf der rechten Seite. Und der rechte Hoden ist entfernt worden, Lymphknotenausräumung und danach eine Chemotherapie. Und jetzt geht es um die Folgen halt. Um die Folgen der Chemotherapie oder um die Folgen der Krebserkrankung? Überhaupt der Erkrankung. Also ich habe im Dezember mal auf eine Kontaktanzeige geantwortet. Lass mich noch kurz fragen zum Krankheitsverlauf. Hat die Chemotherapie angeschlagen, sodass du eigentlich... Ja. Es sind also keine weiteren Tumore aufgetreten im Körper? Bisher noch nicht, nein. Also, toi, toi, toi. Hast du ein Implantat in den Hodensack bekommen? Das ist das Problem, das habe ich leider nicht. Warum nicht? Das ist doch eigentlich üblich, ne? Soweit ich weiß, bei solchen... Haben die nicht gemacht. Die haben gesagt, das machen wir später. Aber ich weiß jetzt nicht. Kann man das vielleicht sogar relativ unproblematisch jetzt nachträglich noch machen? Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die Krankenkasse das bezahlt. Das weiß ich auch nicht. Aber hast du, das ist ja eine Frage bei dem zuständigen Arzt, Chirurgen, Urologen, dann weißt du, ob das medizinisch kompliziert ist, glaube ich eigentlich nicht und wer dafür die Kosten übernimmt. Ja. So, aber du wolltest was erzählen über die Folgen, weiteren Folgen. Also es geht darum, halt das Problem jetzt mit Mädchen, ne? Also ich habe, wie gesagt, im Dezember auf eine Kontaktanzeige geantwortet und da ist dann auch zum Date gekommen und hatte ich auch vorher richtig so alles rausgesagt, was mit mir los ist und dass ich zu der Zeit hatte ich halt noch keine Haare und so weiter. Und naja, das Date ist natürlich mächtig in die Hose gegangen, obwohl sie vorher schon Bescheid wusste. Inwiefern? Ja, sie hat dann so zu mir gesagt, also nee, so mit Krebs und so, ich weiß nicht, ist er so ganz lieb und nett und hat auch ein hübsches Gesicht so, weil ich habe ihr extra ein Foto mitgebracht, wo ich noch Haare hatte. Und naja. Ja, was war denn das für ein dummes Huhn? Entschuldige, wenn ich das so sage. Was ist denn das für eine Antwort? Ja, mit Krebs und so möchte ich nichts zu tun ja, haben. Ja, deshalb hat mich meine Freundin auch verlassen. Also von da habe ich schon einiges erlebt. Deine Freundin hat dich verlassen, weil du auch Krebs hast? Du bist sowieso schon tot. Also hast nur zu vergessen, umzufallen. Das ist mein Kumpel, wo ich ihm das gesagt habe, der ist fast ausgetickt. Ne? Das hat deine Freundin zu dir gesagt? Ja, ja. Mit der war ich 6 Jahre lang mit der warst du 6 Jahre zusammen? Das glaub ich gar nicht. Das gibt's alles. Mit der warst du 6, das war eine richtige enge Beziehung von 6 Jahren. Enge und wie ich dachte, glückliche Beziehung. Und dann kriegt der eine Partner Krebs und dann sagt die Partnerin, du müsstest ja schon längst tot umgefallen sein und trennt sich. Mit mir hat man eh keine Zukunft mehr, ne? Und trennt sich von dir in der schlimmen Phase, als du operiert? In der schlimmen Phase, nach der Operation, kurz bevor die Chemo anfängt. Das heißt, sie hat dich gar nicht trösten und stützen können, als du wirklich die Hilfe von ihr gebraucht hättest. Nee. Boah, wie krass, wie ätzend. Tja. Da hast du aber wirklich Pech, dass du zweimal an solche Weiber gekommen bist. Und jetzt hab ich so mein Schicksal in meine Hand genommen und habe eine Kontaktanzeige aufgegeben. Mhm. Und haben sich dann auch vier Antworten habe ich bekommen. Und ich habe dann mit einer telefoniert. Mhm. Das ist auch alles sehr, sehr nett. Mhm. Und jetzt kommt's zum Date. Mein Kumpel hatte mir geraten, sag erstmal nichts. Mhm. Du hast ja gesehen, was für eine Pleite war im Dezember. Mhm. Halt erstmal den Mund, sag erstmal gar nichts. Mhm. Und jetzt, wenn es mal dazu kommt und die sieht die Bescherung da unten, 15 Zentimeter lange Narbe bis hoch zu der Leiste und dann fehlt da, ich sag's mal so locker ein Ei. Mhm. Also sieht ja nicht gerade prickelnd aus. Deine Haare sind ja wieder da. Die sind wieder da. Das heißt, du siehst äußerlich ganz normal aus, so wie vorher auch. Ja. Mhm. Also ich finde, ich halte davon nichts, und wegen sag davon nichts. Ich finde, man sollte vor allen Dingen, wenn einen das so belastet, wie es dich ja belastet, und mit deinen schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, solltest du das gleich und sofort erzählen. Da kannst du sofort erkennen, was für ein Charakter dir gegenüber sitzt. Ob die Frau sagt, okay, ist mir doch egal, lassen wir uns zusammen freuen, dass du wieder gesund bist. Oder ob die schon so ein bisschen irgendwie irritiert reagiert. Dann kannst du sie gleich vergessen, finde ich. Raus damit mit der Sprache, raus mit der Sprache, sofort. Sofort. Also ich hoffe, dass das wirklich, dass sich das nicht fortsetzt, dass du wieder auf so eine Frau triffst, die in dieser Form reagiert. Tja, ich weiß es nicht. Ich bin am meisten wirklich schockiert von dem, was du mir von deiner Freundin erzählt hast. Tja, die hat einige Klöpfe da gerissen. Ja. War das denn für dich nicht auch ganz, sind da nicht zwei Welten zusammengebrochen? Einmal, dass du nur so krank warst und zum anderen so der Glaube an eine Liebe, eine große Liebe, 6 Jahre zusammen. Ne, das ist das A und O, dass man eben in guten und in schlechten Zeiten eben zusammensteht auch. Ja, wenn, dann kommt knüppelhagedick, also kam alles zusammen. Mhm. So. Und es ist jetzt wohl auch so, dass ich wohl erstmal berentet werde, vorläufig. Deshalb? Ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass der Krebs da war. Ach so. Ja, also ich bin schon sozusagen so ein Risikopatient. Ne? Das heißt, wie oft warst du schon an Krebs erkrankt? Also erst einmal mit 22 Jahren. Achso. Ein Gehirntumor. Gehirntumor. Mhm. Aber der ist entfernt worden. Mhm. Dann hatte ich Ruhe bis 1990. Dann hatte ich so ein Bronchialkarzinom unter der rechten Lungenflügel. Mhm. Das ist auch dann mit Chemo und Operation und so weiter. Also ich habe schon... Mensch, ja, dann bist du aber gebeutelt mit dererlei Erkrankungen. Ja, aber wirklich. Mhm. Und mein Kumpel, der ist beim Arbeitsamt und der hat gesagt, also... Das wird wohl, und jetzt habe ich auch die ärztlichen Gutachten in die Finger bekommen, so, und die habe ich mir gleich kopiert. Mhm. Und, weil das ist ja das Schlimme dabei, die Ärzte, die sagen ja einem ja nicht so, was da drin steht, ne? Dass wenn das so unter den Behörden da hin und her geht, ne? Zwischen der LVA oder BFA oder was auch immer, ne? Hat man da kein Recht auf Einsicht? Das weiß ich nicht. Ich bin fast sicher, dass man das hat. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man nicht so behandelt werden darf von den Behörden. Eigentlich sollte ich jetzt in der Reha sein, aber ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Ich habe die Schnauze so voll von Ärzten und Krankenhäusern. Ich habe 8 Monate letztes Jahr, fahre ich nur im Krankenhaus rein, wieder raus. Kann ich verstehen. Raus, ne? Ja, ist die beste Reha vielleicht für dich zu Hause und, das hab ich mir auch gedacht. Ne? Und zu versuchen, einen relativ normalen Alltag zu leben, ein bisschen rauszugehen und es dir einfach gut gehen zu lassen. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. So, nochmal auf die Verabredung zurückzukommen. Wann ist die? Am Samstag. Am Samstag. Mhm. Wie oft hast du mit der Frau schon telefoniert? Dreimal. Und das war so nett und okay? Und, ja. Erzähl's ihr. Das ist so ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Ich hab's mir auch so gedacht. Ja, erzähl es. Die Wahrheit ist das Beste. Ne? Ralf, wenn du es jetzt nicht erzählst, trägst du es immer mit dir rum und irgendwann musst du es erzählen. Und irgendwann wäre die Frau vielleicht auch zu Recht sauer, dass sie sagt, warum erzählst du mir denn das Wichtigste aus deinem Leben nicht? Das ist doch das Wichtigste. Ja. Also eines der ganz wichtigsten Erlebnisse, zumindest der letzten Zeit. Raus damit, erzähl's ihr. Und wenn die doof reagiert, sofort tschüss und hoff auf die nächste. So, das ist das eine. Und das andere, erkundige dich doch nochmal bei deinem Hausarzt oder bei einem Arzt, zu dem du Vertrauen hast, wie das mit dem Implantat ist und wer die Kosten dafür übernimmt. Vielleicht, ich könnte mir fast vorstellen, dass die Krankenkassen die Kosten da übernehmen, weil das doch eine arge, unter Umständen auch psychische Belastung für einen Mann ist, eben nur mit einem Hoden ausgestattet zu sein. Ja, aber ich bin froh, dass... Aber du bist wahrscheinlich so auch... Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass du gar keine Lust hast, jetzt schon wieder ins Krankenhaus, wieder operiert... Ja, also, ich schon so zum Hause raus. Aber so die sexuelle Lust und sexuelle Kraft, die ist... Das ist alles noch da, Gott sei Dank. Ja, also darauf kommt es ja an. Das habe ich zu meinem Kumpel so gesagt, das scheint nicht funktioniert noch. So, und man kann mit einem kann man auch schönen Spaß haben, ne? Ja. Also, ich wünsche dir für das Wochenende alles Gute und toi, toi, toi, für die Verabredung. Ja. Und sei offen und sag ihr das gleich und sofort in einem entsprechenden Gespräch natürlich. Toi, toi, toi. Danke. Mein lieber Ralf. Tschüss. Schöne Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dennis ist hier und Dennis ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Dennis. Hallo. Um was geht's? Nach den ganzen Anrufen, die du heute hattest, bin ich ein richtiger Glückspilz. Also bin ich gespannt. Ich habe vor 5 Wochen gechattet und da hat mich eine ganz liebe junge Dame angeflüstert und... wir haben halt ein bisschen gechattet und dann Fotos getauscht. Mhm. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das war von Freitag auf Samstag immer um 4 Uhr gesagt, wir könnten ja mal telefonieren. Mhm. Und dann haben wir 6 Stunden lang telefoniert am Stück. Mhm. Und da war schon so ein Kribbeln. Und dann dachte ich zu ihr, ich muss dich unbedingt treffen. Mhm. Und war Feuer und Flamme. Und sie wohnt in Erfurt, ich wohne in Hamburg. Und sie sagt, ja, sie müsste abends noch arbeiten. Mhm. Wie viele Kilometer sind das? Ist ein Stück ist es? 5 Kilometer. Ja, und dann dachte ich, kein Problem, ich schlafe mich erstmal aus und dann fahre ich dann abends zu dir und dann schauen wir mal, ob wir uns auch riechen können. Mhm. Und dann habe ich erstmal geschlafen, bin abends dann losgefahren, hat sie mich noch angerufen, ob das dann auch steht. Ich so, ja, ich fahre gerade los, kein Problem, bin dann losgefahren, bin dann kurz vor Kassel, habe ich draußen gesehen, Mensch, hier liegt ja ganz schön Schnee. Mhm. Und tja, da war es auch schon passiert, das Auto ist mir ausgebrochen und ich bin mit 80 in die Leitplanke. Achtung. Und mir ist nichts passiert, das Auto war intakt, nur ich hatte tierische Angst, schnell raus hier, Warnblinker an und raus aus dem Auto, hinter die Leitplanke, bloß in Sicherheit und also mir ist wirklich überhaupt nichts passiert, kein Schädel. Aber somit war das erste große Rendezvous ins Wasser gefahren, in den Schnee gefahren. Ja, das geht ja noch weiter und zwar kam dann die Polizei nach einer halben Stunde dann doch schon. Schon ist gut. Ja, das hat ganz schön lang gedauert. Es war ja auch nicht gerade warm. Mhm. Haben wir uns dann in den Polizeiwagen gesetzt und ich habe noch nie so ängstliche Polizisten gesehen. Die waren schweißgebadet und dann der eine wollte, lass uns losfahren und der andere sagte, wir müssen warten auf den Abschlepper. Die haben vor 2 Jahren an der gleichen Stelle das Gleiche erlebt und denen ist vor 2 Jahren eine Frau mit 120 in das Polizeiauto gedonnert und die hatten richtig Angst und ich hatte auch tierische Angst, in den Polizeiwagen. Man ist da ja dem Verkehr, die sind da vorbeigefahren, es gibt keinen Morgen, relativ ausgeliefert. Mhm. Und dann kam der Abschlepper endlich, sind den Unfall aufgenommen, die waren dann noch relativ locker, die haben sie mich rausgelassen aus dem Polizeiwagen und dann kam der Abschleppmann gerade zu mir, wollte irgendwas mit dem Schlüssel fragen und ich stand zwischen Polizeiwagen und Leitplanke und gerade in dem Moment hörte ich ein ganz komisches Geräusch guckte so an diesem Herrn vorbei und in dem Moment ist ein BMW mit unheimlicher Geschwindigkeit auf uns zugerast. Hat sich gedreht und ist dann auf uns zugedonnert und ich habe dann nur noch einen Knall gehört und dann war es dunkel. Und das ist ja Wahnsinn, wobei die Polizisten hatten schon die Angst, dass sowas noch passiert. Wir hatten das sozusagen alle geahnt. Unglaublich. Also wir hatten das so im Blut und auch alle Angst und haben uns so versucht, so ein bisschen zu beruhigen im Polizeiwagen. Ist jemand zu Schaden gekommen? Also von ich bin geflogen, mein Bein ist nur eine Prellung gewesen. Ich bin dann halt, hab meine Augen wieder aufgemacht und habe gemerkt, ich bin in der Luft und bin dann im Schnee gelandet. Ich sage mal, der liebe Gott hat mich gerade so hochgehoben und in den Schnee fallen lassen. Und ich bin dann, lag dann da und dachte, jetzt ist alles aus. So mhm. Krankenhausbilder gingen mir durch den Kopf mhm. und Rollstuhl und die ganzen schlimmen ja. Dinge, die man da kriegt. Bin dann aufgestanden, habe gedacht, ich habe ja gar keine Schmerzen. Also mhm. ist ja alles in Ordnung. Und dann sah ich neben mir halt diesen Herrn vom Abschleppdienst, freien Oberkörper, Kopf im Schnee, und ich dachte, der wäre tot. Also in mhm. dem Moment dachte ich, war er nicht. Zum Glück nicht. Mhm. Der hat sich nur in Anführungsstrichen 3 Wirbel gebrochen, das Becken und das Bein, aber ja, nur dem geht schon wieder gut. Ich habe schon mit dem Telefon. Und der Fahrer des BMWs? Der hatte, glaube ich, den größten Schock von uns allen. Also der und saß ist der schwer verletzt? Nee, dem ist mhm. kaum was passiert. Also die Frau, die daneben saß, die stand da ganz cool neben. Mensch, und jetzt saß deine Süße in Erfurt. Die habe ich dann schon nach dem ersten Unfall angerufen und gesagt, komm mal, hol mich mal bitte ab, ich bin dann wahrscheinlich in Kassel. Ach, das ist gar nicht so weit weg gewesen. Ja. Naja, das sind auch noch 250 oder 200 Kilometer sind das dann auch noch. Hat sie dich abgeholt? Und dann hat sie mich abgeholt, das war ja das Kuriose. Ich bin natürlich dann ins Krankenhaus gefahren worden. Sie hat mich dann abgeholt aus dem Krankenhaus und wir haben uns ja vorher noch nie gesehen, sind uns dann in die Arme gefallen. Sie mhm. hatte gesagt, sie war froh, dass sie mich im ganzen Stück dann nochmal kennengelernt hat. Und wir sind dann nach Kassel gefahren, in ein Hotel, und mhm. das Kuriose war eigentlich danach. Also ich war relativ locker, mhm. hatte zwar einen schweren Schock nach dem Unfall, aber das habe ich ganz schnell wie wegdrängt. Aber was für ein seltsamer Anfang für einen Kontakt. Jetzt spannend ist die Folter. Bist du mit der Frau zusammen? Wir waren 2 Wochen zusammen. 2 Wochen. Dann habe ich sie bedrängt, wie wir das denn nennen wollen, und dann hat sie gesagt, nee, so will sie das nicht. Ah, wie schade. Beziehung. Sie will keine Beziehung auf die Entfernung und so. Das wäre natürlich ein grandioser Anfang für eine große Liebe gewesen, ne? Ja, ich liebe sie auch noch sehr. Also ich bin noch seit 3 Wochen, also vor 3 Wochen hat sie mir, am Wochenende war sie hier in Hamburg, hat sie mir gesagt, sie will nicht. Mhm. Und seitdem bin ich auch ziemlich, also das ist schlimmer für mich als der Unfall an sich. Mhm. Mein Bein tut noch weh, ich bin noch krankgeschrieben, aber das ist... Konntest du denn damals überhaupt nach diesen Mehrfachschockerlebnissen, kann man ja so sagen, sie überhaupt richtig wahrnehmen? Ja, das hat sie ja so irritiert. Wir sind dann halt nach Kassel gefahren ins Hotel, kaum war die Hotelzimmertür zu, mhm. haben wir uns geküsst, sind sozusagen fast übereinander hergefallen, also mhm. sexuell gesehen. Mhm. Mhm. Und das ganz Schlimme war, die Kondome waren halt noch in dem Wagen und... Der Wagen war halt woanders und wir hatten keine und das war halt... Und? Wir waren ganz vernünftig, haben nichts Böses gemacht. Hey, hey, hey. Also aber war zwar sehr schwer, aber... Danach stand dir der Sinn auch noch. Das hat sie auch sehr verwundert. Ja, also, mich auch. So locker. So, und sie hat mal so auch Spaß. Also du hast nichts anderes als Sex im Kopf. Lernen ja, so nach dem Motto, so, ich bin mit dem Tod damals zweimal von der Schippe gesprungen und zieh dich endlich aus oder so ähnlich. Genau so. Ja, genau. Aber ja. Ich war selbst aber auch über mich verwundert, dass ich dann noch so locker mit der... ganzen Situation. Mensch, wie schade, dass das jetzt nicht zu einem richtigen Happy End geführt hat. Das finde ich auch. Mann, dann fährt man schon mal nach Erfurt, erlebt sowas und dann hätte sich das ja lohnen müssen auch jetzt, ne? Für ja, Jahre. Direkt hat sich das natürlich immer gelohnt. Natürlich, 2 Wochen sind auch schon eine schöne Zeit. Wir hatten eine schöne Zeit. Aber du bist immer noch ein bisschen verliebt und hast eigentlich Liebeskummer, ne? Kann man ja, so sagen. Ja, doch. Mhm. Sehr schweren Liebeskummer. Warum willst du dich hier nicht? Du bist ja ganz netter. Danke. Aber nett sein, wer will schon nett sein? Ach, nett wollen wir auch sein, das ist die Grundvoraussetzung. Nur nett, das reicht nicht aus, ne? Das hat wohl nicht gereicht, ja. Mm. Tja. Dennis, gut, dass du überlebt hast. Ja, dass nichts Schlimmes passiert ist. Mann, Mann, Mann. Schönen Gruß nach Hamburg. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. In der Technik war heute Nacht Annette Bastian. Und morgen sind wir natürlich auch wieder da. Mit einer Themennacht und morgen eine Themensendung. Das Thema morgen heißt Frust im Ehebett. Ich möchte mich genau darüber mit euch unterhalten. Wir sind ab 0 Uhr wie immer erreichbar unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111 oder unter der Faxnummer 0800 5678 110. Ja, und um 1 geht's los. Um 1 hier im Radio 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.